Aus Anlass der Wahl von Marschall Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK schickten ihm die zentralen Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner Kurt Chong-yeon, darunter der Ständerat des Verbandes koreanischer Gewerbetreibender in Japan, das Zentralpräsidium des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan und das Zentralpräsidium des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan, die Körperschaften wie der koreanische Zeitungsverlag Joseon Shinbo, die regionalen Direktionen von Chong-yeon und die koreanische Hochschule Glückwunsch-Telegramme. Darin statteten sie dem Marschall Kim Jong-un in Widerspiegelung der unwandelbaren Treue der Funktionäre von Chong-yeon und der Japan-Koreaner den größten Ruhm und den herzlichsten Glückwunsch zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK auf der vierten Tagung der obersten Kriegsversammlung der TVRK in ihrer 13. Legislaturperiode ab. Weiter unterstrichen sie: Sie werden mit der Bevölkerung des Vaterlandes im revolutionären Vormarsch zur Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas Schritt halten, 5 Aufgaben aus dem programmatischen Schreiben des verehrten Marschalls konsequent durchsetzen und die Macht von Chong-yeon, der sich unter der Führung der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il entwickelt habe, vor aller Welt nachhaltig demonstrieren. In Telegrammen wurde der Wille dazu geäußert, getreu der vom Marschall vorgelegten eigenständigen Linien und Kurse auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes einen eigenartigen Beitrag zum Kampf um die Einleitung der hellen Zukunft für das souveräne Schicksal der Nation und die Wiedervereinigung und das Gedeihen zu leisten.